Es ist schwer zu begreifen, dass der Ort, an dem ich früher schwimmen gegangen bin, an den ich viele Erinnerungen habe, nicht mehr existiert und nie wieder zurückkommen wird. Lange Zeit gab es kein Wasser. Man musste weit fahren oder sogar laufen, um welches zu holen. Das war sehr schwierig. Dies ist eine der größten Umweltkatastrophen der letzten Jahre. Jetzt ist es sehr beängstigend. Es gibt dort fast kein Wasser mehr. Oder vielleicht wird es gar kein Wasser mehr geben. Das ist beängstigend. Wir haben angefangen, Wasser zu sparen. Und als sie es uns brachten, war es mehrere Tage lang schwarz. Es war sogar beängstigend, die Hände hineinzustecken. Zu den besorgniserregendsten Schadstoffen zählen Schwermetalle, die je nach verwendeter Munitionsart in die Umwelt freigesetzt werden. Bestimmte Munitionsarten wie Granaten sind mit einer Legierung aus Kupfer und Zink überzogen und enthalten zudem einen Eisen- oder Bleikern. Quecksilbercandidat, das im Zweiten Weltkrieg häufig als Sprengstoff in Artilleriegeschossen und Mörsergranaten verwendet wurde, ist als Erbe der Sowjetunion noch immer in bestimmten Munitionsarten enthalten und führt zu Bodenkontaminationen in aktiven Militärgebieten. Durch korrodierte Behälter kann Quecksilber in die Umwelt freigesetzt werden. Реве та стог на днів широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гневисокі, горами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору, із хмари дедер гляда, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясен. Раз у раз припів. The mighty Dnipro roars and groans. The angry tempest howling bends. Tall poplars to the very stones and down the stream great billows sends. The pale moon at that hour of night kept peering from a cloudy bank. And like a ship on waters bright, in misty waves, it rose and sank. No cock's crow with the darkness strove, or hailed a sky with dawning streaked. The owls were hooting in the grove, the ash tree without ceasing creaked. Den Wolken, wohl in das Grün. Als ich dann aus dem Waldgebiet herauskam, konnte ich auf die Trümmer der Stadt blicken. Ich finde nicht die Worte, um meine Gedanken und Gefühle zu beschreiben. Die Stadt lag dunkel und still da, nur in der Ferne waren Gewehrschüsse zu hören. An einem schönen Frühlingsmorgen trat plötzlich völlige Stille ein. Es erscholl der Ruf: Wir haben kapituliert. In den Gängen und Zimmern waren unentwegt Pistolenschüsse zu hören.